Die Gedichte von Ingeborg Bachmann gehören zum gesicherten Kulturgut deutscher Poesie und haben längst Einzug in Anthologien und Schulbücher gefunden. Umso erstaunlicher ist es, dass ihnen deshalb nicht etwas klassisch Zeitloses anhaftet, das Langeweile hervorruft, weil ihre geschichtliche und ästhetische Brisanz längst versickerte. Denn diese Gedichte zerren immer noch an den Nerven der Leser. Sie rühren an und packen uns mit ihrer inneren Spannung, durch welche die subtilen poetischen Bilder ihre Faszination behalten. Der dramatische Ton geht damals wie heute unter die Haut. Nicht umsonst wurde immer wieder vom Nachkriegston in den Gedichten der Ingeborg Bachmann gesprochen. Zugleich beschäftigte sich ein großer Teil der Rezeption, die oftmals restaurativen Tendenzen unterlag, sehr gerne mit dem scheinbar zeitlos Schönen der Gedichte, um sich nur nicht mit den brutalen geschichtlichen Erfahrungen des Faschismus herumschlagen zu müssen, dessen Hinterlassenschaft für die Autorin so unerträglich gewesen ist. Für uns heutige Leser besteht kein Zweifel mehr darüber, dass ihre Gedichte aus den 50er und 60er Jahren ihr Verhältnis zur Nachkriegszeit deutlich beschreiben. Denn bereits der Einmarsch der Nazis in Klagenfurt hatte ihre Kindheit zertrümmert und ist ihr in schmerzlicher Erinnerung geblieben. Immer wieder sprach sie von der ungeheuren Brutalität des Marschierens und Brüllens und dem Aufkommen ihrer ersten Todesangst. Die junge Ingeborg Bachmann verkroch sich in die Welt der Bücher, aber ein früher Schmerz begleitete sie von diesem Zeitpunkt an durchs Leben. Trotzdem halfen ihr Dichtung und Philosophie beim Öffnen anderer, neuer Räume. Als Philosophiestudentin lernte sie die Eiswüste der Abstraktion kennen, so nennt Walter Benjamin die Beschäftigung mit dem Denken. Im Alter von 24 Jahren promovierte sie über die kritische Aufnahme der Existenzialphilosophie Martin Heideggers, aber sie war auch eine große Kennerin der Philosophie Ludwig Wittgensteins. Niemals jedoch illustriert sie in ihrer Dichtung deren Denkansätze. Hinter der Erkenntnis, dass es kein sicheres Denkgebiet gibt, keimt der Wunsch, das Unmittelbare zu finden. Und dieser Wunsch führt sie zur Poesie. Dort war sie ganz allein mit der Sprache. Niemand hatte ja ihre Gedichte erwartet. Trotzdem entstanden zwei Gedichtbände. 1959 bekam Ingeborg Bachmann die erste Gastdozentur auf dem neuen Lehrstuhl für Poetik an der Universität Frankfurt. Fähig zur Form und zum Experiment des Denkens, fähig zum Träumen und zur Verwandlung des Traums in Poesie, konnte sie einen Bogen spannen zwischen Dichtung und dem Nachdenken darüber, zwischen Tradition und Moderne. Dieser Bogen war zum Zerreißen gespannt. Die gestundete Zeit. Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe, denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. Dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand. Er steigt um ihr wehendes Haar. Er fällt ihr ins Wort. Er befiehlt ihr zu schweigen. Er findet sie sterblich und willig dem Abschied nach jeder Umarmung. Sieh dich nicht um. Schnür deinen Schuh. Jag die Hunde zurück. Wirf die Fische ins Meer. Lösch die Lupinen. Es kommen härtere Tage. Die Überschrift des Gedichtes »Die gestundete Zeit« wurde von Ingeborg Bachmann auch als Titel für den Gedichtband von 1953 gewählt. Ohne historische Fakten aufzuzählen, liegt die Atmosphäre neuer Hoffnungslosigkeit und möglicher Katastrophen in der Luft, nachdem die Zeit bald nicht mehr gestundet sein wird. Die Erstarrung der Natur entspricht dem Ende einer privaten Liebesgeschichte, über die so allgemein gesprochen wird, dass wir sie mit allen dramatischen Trennungen von Liebenden zusammenbringen können. Obwohl der Krieg zu Ende ist, kommen härtere Tage für den modernen Menschen, wenn er allein aufbricht. Aber wohin bricht er auf? Und in welche Zukunft? Ingeborg Bachmann mag die Zeit nicht. Zeit ist zwar wertvoll, denn sie zerrinnt schnell, doch sie übt für die noch junge Frau gerade auch deshalb einen scheußlichen Druck auf das Leben aus. Als knappes Gut gibt die Zeit den Takt an. Langfristig ist sie nicht zu stunden, die Liebe nicht festzuhalten. Es gibt keinen neuen Hoffnungsschimmer in diesem Gedicht. Naturzeit und historische Zeit sind eins. Das subjektive Drama einer Liebenden erstarrt im Schweigen. Herbstmanöver. Ich sage nicht, das war gestern. Mit wertlosem Sommergeld in den Taschen liegen wir wieder auf der Spreu des Hohns, im Herbstmanöver der Zeit. Und der Fluchtweg nach Süden kommt uns nicht, wie den Vögeln zustatten. Vorüber am Abend ziehen Fischkutter und Gondeln, und manchmal trifft mich ein Splitter traumsatten Marmors, wo ich verwundbar bin durch Schönheit im Aug. In den Zeitungen lese ich viel von der Kälte und ihren Folgen, von Törichten und Toten, von Vertriebenen, Mördern und Myriaden von Eisschollen, aber wenig, was mir behagt. Warum auch? Vor dem Bettler, der mittags kommt, schlage ich die Tür zu, denn es ist Frieden und man kann sich den Anblick ersparen, aber nicht im Regen das freudlose Sterben der Blätter. Lasst uns eine Reise tun. Lasst uns unter Zypressen oder auch unter Palmen oder in Orangenhainen zu verbilligten Preisen Sonnenuntergänge sehen, die nicht ihresgleichen haben. Lasst uns die unbeantworteten Briefe an das Gestern vergessen. Die Zeit tut Wunder. Kommt sie uns aber unrecht, mit dem Pochen der Schuld, wir sind nicht zu Hause. Im Keller des Herzens, schlaflos, finde ich mich wieder auf der Spreu des Hohns, im Herbstmanöver der Zeit. Eindeutiger als im Gedicht »Die gestundete Zeit« thematisiert Ingeborg Bachmann im Gedicht »Herbstmanöver« ihren Seinszustand als Nachkriegssubjekt. Wieder ist ihre innere Bewegung in scheinbar kühlen Erkenntnissen verpackt. Wieder verschränkt sie in klaren Bildern den inneren Zustand des Subjekts mit objektiver Erkenntnis. Aber im Gegensatz zum Gedicht »Die gestundete Zeit«, in dem nur der Schuh geschnürt wird, um vielleicht doch noch zu einem neuen Ziel aufzubrechen, gibt es hier diese Möglichkeit nicht mehr. Wie soll man der Vergangenheit entfliehen, die immer die Begleiterin der Gegenwart ist? Ich sage nicht, das war gestern, beginnt das Gedicht lakonisch. Vögel können fliehen, aber nicht die Menschen. Die Zeit macht ihr Herbstmanöver und wir alle sind hineingeraten. Kriegsgeschehen kaum vergangen, deutet sich schon wieder in einem Manöver an. In kürzeren Sätzen kann man nicht sagen, wie präsent die Nazizeit immer noch ist. Ingeborg Bachmann, der gern die Abstinenz von Politik und Zeitgeschichte nachgesagt wurde, ist nicht zufällig 1958 dem Komitee gegen die Atomrüstung beigetreten und hat mit anderen Persönlichkeiten die Erklärung gegen den Vietnamkrieg unterzeichnet. Sie hat sich auch erfolgreich beim Pieper Verlag dagegen verwehrt, dass der Nazi-Dichter Hans Baumann, bekannt durch das HJ-Lied »Es zittern die morschen Knochen«, Gedichte von Anna Achmatowa übersetzen und publizieren konnte. 1965 trat sie für eine Fristverlängerung für die Strafverfolgung von Nazi-Verbrechern ein. Die Nachkriegsdichterin braucht keine umständlichen Analysen, um die Gegenwart des Vergangenen zu beweisen und unsere unglückliche Gebundenheit an diese Erkenntnis. Die Vergangenheit ist eben nicht vergangen. Im Gegenteil, die Henker von gestern gestalten äußerst aktiv die Gegenwart. Das ist eine grausame Wahrheit. Folgerichtig heißt es auch in dem Gedicht »Alle Tage«: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Geschichte wird also weder im Leben von Ingeborg Bachmann noch in ihrer Dichtung ausgeklammert. In ihrer Lyrik hat die geschichtliche Zerstörung auch die Natur ergriffen. Die Bilderwelt der Natur führt oft in apokalyptische Zustände. Im Gedicht »Früher Mittag« heißt es: Wo Deutschlands Erde den Himmel schwärzt, sucht die Wolke nach Worten und füllt den Krater mit Schweigen. Wo kein Fluchtweg offen ist, geraten auch die alten poetischen Metaphern im Gedicht »Herbstmanöver« zur Reklame. Die Gondeln, die Schiffe, die Zypressen, Orangenhaine des Südens und vor allem seine legendären Sonnenuntergänge.

Die Spuren der Weltkrise hinterlassen keine Abdrücke in den Gedichtszeilen. Hier werden nicht zu verbilligten Preisen Sonnenuntergänge betrachtet. Gibt es aber nicht wenigstens in der reinen Natur jenseits einer Pauschalreise einen Hoffnungsschimmer am Horizont, gerade weil sich das Subjekt dem kosmischen Geschehen öffnet, und sei es nur für einen Traum? Die Wirkung der Sonne auf das Leben wird hier geradezu beschwörend beschrieben. Die ganze Welt steht unter ihrem Einfluss. Das Wasser, der Sand, das Licht, Küsten, Fische, der Himmel und sein schönes Blau, das Wetter. Mehr als alle anderen Planeten beeinflusst die Erde auch die Kunst. Ohne Sonne verschleiert sie sich. Kann Ingeborg Bachmann das Blau der Ferne, die Bilder der Romantik, für ihre Genesung benutzen? Keineswegs. Die Sonne macht die Dichterin zur Närrin. Die so sehr bewunderte und angerufene Sonne zerstört als Naturgewalt das Augenlicht derjenigen, die in ihre Strahlen hineinblickt. Eine grausame Dialektik. Die Gefahr des Erblindens droht. Das Erblinden selbst ist Strafe dafür, dass das lyrische Subjekt dem Zauber ihrer Schönheit erlegen ist. Durch den Anblick der Schönheit blind geworden ist das Ich, die Dichterin, und vielleicht deshalb die wirklich Sehende. Auch das erscheint als eine Möglichkeit, mit dem Kosmos in Beziehung zu treten, nachdem die Hoffnung auf Heimat für immer zerstört war. So wie die Gestirne umherwandern, wandelt die junge Dichterin zwischen Städten und Ländern umher, fühlt sich überflüssig, hat nirgends einen wirklich festen Wohnsitz. Aber niemand kann sagen, sie sei irgendeinem faulen Zauber erlegen. Nirgends lässt sie sich in einen romantisch anmutenden Trost hineinziehen. Das wäre ihr zu sentimental, zu billig gewesen. Trotzdem hat sie ihren inneren Bezug zu romantischen Strömungen, die im Übrigen in ihrem Herkunftsland Österreich überhaupt nicht beheimatet waren, nie ganz aufgegeben. Sie waren für die Dichterin das Imaginäre, dem man sich mit der Sprache träumerisch nähert, aber sich seiner Abwesenheit immer bewusst bleibt. Ingeborg Bachmann war eine große Reisende. Rom, Apulien, Griechenland. Reisen in Landschaften, die reale Welt- und Seelenzustände gleichermaßen sind. Flucht aus dem unheimlichen Land der Mörder. Das erstgeborene Land. In mein erstgeborenes Land, in den Süden zog ich und fand, nackt und verarmt, und bis zum Gürtel im Meer, Stadt und Kastell. Vom Staub in den Schlaf getreten, lag ich im Licht, und vom ionischen Salz belaubt, hing ein Baumskelett über mir. Da fiel kein Traum herab. Da blüht kein Rosmarin, kein Vogel frischt sein Lied in Quellen auf. In meinem erstgeborenen Land im Süden sprang die Viper mich an und das Grausen im Licht. O schließ die Augen, schließ, press den Mund auf den Biss. Und als ich mich selber trank, und mein erstgeborenes Land wie Erdbeben wiegten, war ich zum Schauen erwacht. Da fiel mir Leben zu. Da ist der Stein nicht tot. Der Docht schnellt auf, wenn ihn ein Blick entzündet. Das erstgeborene Land erweckt nicht den Eindruck eines fernen Ortes, an dem ein Rest von Utopie zu erhaschen wäre. Südliche Traumlandschaften mit blauem Meer, üppige Vegetation und flirrendes Licht gibt es hier nicht. Karger könnte die Kulisse nicht sein. Das Baumskelett scheint ohne Leben, kein Vogel, kein Kraut. Eine halb untergegangene Stadt, vielleicht von einem Erdbeben zerstört. Kein Traum kann geträumt werden. Das poetische Wort Ingeborg Bachmanns hat etwas Subjektives und Allgemeines. Alle ihre Liebesgedichte sind ein fortgesetztes Sprechen über die Verhinderung von Liebe. Sie sind individuell und ganz allgemein mit dem Unheil verbunden. Die Liebe ist für sie wirklich ein dunkler Erdteil. Auf ihm kämpfen die Geschlechter, in Wirklichkeit innerlich schon immer voneinander getrennt. Niemand liebt mich, und hat für mich eine Lampe geschwungen, heißt es im Gedicht »Lieder auf der Flucht«. Die Kluft zwischen den Geschlechtern ist so auch in den Gedichten nicht mehr zu überbrücken. In ihrem großen Prosawerk werden die daraus resultierenden Erkenntnisse ganz unerbittlich beschrieben werden. In vielen Gedichten tauchen diese Probleme in poetischen Verkleidungen auf. Nebelland. Im Winter ist meine Geliebte unter den Tieren des Waldes. Dass ich vor Morgen zurück muss, weiß die Füchsin und lacht, wie die Wolken erzittern und mir auf den Schneekragen fällt eine Lage von brüchigem Eis. Im Winter ist meine Geliebte ein Baum unter Bäumen und lädt die glückverlassenen Krähen ein in ihr schönes Geäst. Sie weiß, dass der Wind, wenn es dämmert, ihr starres, mit Reif besetztes Abendkleid hebt und mich heimjagt. Im Winter ist meine Geliebte unter den Fischen und stumm. Hörig den Wassern, die der Strich ihrer Flossen von innen bewegt, steh ich am Ufer und seh, bis mich Schollen vertreiben, wie sie taucht und sich wendet. Und wieder vom Jagdruf des Vogels getroffen, der seine Schwingen über mich streift, stürz ich auf offenem Feld. Sie entfiedert die Hühner und wirft mir ein weißes Schlüsselbein zu. Ich nehm's um den Hals und geh fort durch den bitteren Flaum. Treulos ist meine Geliebte. Ich weiß, sie schwebt manchmal auf hohen Schuhen nach der Stadt. Sie küsst in den Bars mit dem Strohhalm die Gläser tief auf den Mund. Und es kommen ihr Worte für alle. Doch diese Sprache verstehe ich nicht. Nebelland habe ich gesehen. Nebelherz habe ich gegessen. In der Metamorphose der Geliebten, die dem Wasser angehört und deren poetisch-magische Verkleidungen man nicht versteht, erscheint die Nixe Undine, Hauptgestalt in Ingeborg Bachmanns berühmter Erzählung »Undine geht«. Ganze Welten liegen zwischen den Liebenden. Zutiefst romantisch ist es, sich den Abgründen, die allein schon im Unbewussten lauern, zu nähern. Literarisches Sprechen ist magisch und zweigeschlechtlich. Das kann man in dem Gedicht »Nebelland« gut studieren. Dem männlichen lyrischen Ich kann das weibliche Ich nicht helfen, Undine, die Geliebte, zu verstehen, denn sie kommt aus dem Reich der Magie. Sich in sie hineinzudenken bedeutet eine folgenreiche Irritation, einem Wahn zu unterliegen. Was ist schon lebbar in einem Nebelland, wo sich die Geliebte immer wieder in andere Elemente und Sphären begibt, sich verwandelt und sich entzieht? Den mythischen Ursprüngen dieser Gestalt nachzugehen und zu versuchen, sie zu entziffern, macht nicht glücklich. Aber dazu sind Gedichte nicht da. Im flirrenden Zustand sprachlicher Magie lässt man zwar die Alltagswelt weit hinter sich zurück, kann sich aber keine Freiheit verschaffen. Doch die Freiheit des Wortes sollte weiter triumphieren, bevor sich Ingeborg Bachmann auch von ihr verabschiedet hat. »Mein Wort errette mich«, heißt es im Gedicht »Rede und Nachrede«. Ihre Gedichte bezeugen einen enormen Gestaltungswillen. Sie hasste alles, ästhetizistische, liebte aber Sprachkompositionen, die um das Zentrum des Subjekts kreisen. Aber dem Chaos der eigenen Existenz wird nicht die Mütze der Vernunft übergestülpt. Ohne wirkliche Heimat, in Herbstmanöver geraten, immer inmitten härterer Tage, durch die Sonne erblindet, der Liebe als Wahn ausgesetzt, der Schuld, der neuen Zerstörung. Und plötzlich tritt Totenstille ein. Exil. Ein Toter bin ich, der wandelt, gemeldet nirgends mehr. Unbekannt im Reich des Präfekten, überzählig in den goldenen Städten und im grünenden Land, abgetan lange schon und mit nichts bedacht. Nur mit Wind, mit Zeit und mit Klang, der ich unter Menschen nicht leben kann. Ich mit der deutschen Sprache, dieser Wolke um mich, die ich halte als Haus, treibe durch alle Sprachen. Oh, wie sie sich verfinstert, die dunklen, die regen Töne, nur die wenigen fallen. In hellere Zonen trägt dann sie den Toten hinauf. Der Verlust der subjektiven Bedeutung in der Welt könnte nicht bitterer formuliert sein. Wirklich allein, nachdem längst Abschied vom Leben genommen wurde, ohne Heimat und Tod, aber schicksalhaft verbunden mit dem Haus der Sprache, ist sie so leicht wie die Wolken, in dem sich Wind, Zeit und Klang bewegen. Aber auch die Wolke der Sprache verfinstert sich. Sprechen heißt hier, dass Regentropfen fallen und die Wolke der deutschen Sprache ihrer Sprache in hellere Regionen schwebt. Schwerelos in sie gehüllt, so sieht Ingeborg Bachmann die tote Dichterin. Es gibt wohl kaum ein berührenderes Beispiel in der Lyrik, als eine Verbindung herzustellen zwischen der Trennung vom Leben in der Welt und dem Eingehülltsein in die Wortseele der eigenen Sprache. Schon bald hat sich Ingeborg Bachmann nicht mehr in der Lage gesehen, weiter Gedichte zu schreiben. Immer neue Wunden der Realität sind aufgebrochen. »Ich bin der großen Weltangst Kind«, heißt es im frühen Gedicht »Hinter der Wand«. Es ist unheimlich, in der Welt zu sein. Der Schrecken nimmt kein Ende. Einsamkeit, ihre und unsere, ist etwas sehr Modernes. Das Leben kann kein poetisches Universum sein. Im Romanzyklus »Todesarten« breitet sich einige Jahre später der patriarchale Schrecken aus, der direkt in die Nacht der Vernichtung führt. Es gibt immer wieder Krisenzeiten, die wir letztlich erfolglos zu ignorieren versuchen, solange sie uns nicht persönlich zu betreffen scheinen. Von einer Krise der Kultur, der Kunst, der Literatur zu sprechen, ist aber eine Banalität, weil diese Bereiche ohne Krisen nicht existieren könnten. Es sind immanente Krisen und Krisen der nicht-künstlerischen Welt, die von den Schriftstellern und Dichtern wahrgenommen und in eine ästhetische Form gebracht werden, lange bevor sie aufbrechen. Ingeborg Bachmann wich diese Erkenntnis in ihrem Schreiben nicht aus und sie bezog bewusst ihr literarisches Erbe in ihre Arbeit mit ein. Eine solche Haltung ist heute alles andere als selbstverständlich, wo doch schon allein die Frage nach künstlerischen Bezügen nur noch Aggression erregen und gerne ignoriert werden. Es werden aber auch künstlerische Traditionen wie ein Steinbruch oder eine Müllmasse benutzt, die man nur recyceln muss, sofern sie etwas einbringen. Lyrik erscheint heute als die überflüssigste der Künste. Aber wie bei allem, das heute als überflüssig gilt und was ja bedeutet, es solle abgeschafft werden, ist Vorsicht geboten. Das für den Menschen Überflüssigste, das er abschaffen möchte und was er immer wieder mit Gewalt und aller Brutalität abzuschaffen versucht hat und immer wieder versucht, ist er selbst.